vor acht haben wir es. Jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Jan-Philipp Repp. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Er soll eine 16-Jährige in Bräuna in Nordhessen auf offener Straße überfallen und sexuell missbraucht haben. Jetzt sitzt ein 45-Jähriger in U-Haft. Die Polizei kam dem Mann durch seine Handydaten auf die Spur. FFH-Reporterin Eva-Maria Lauber. Die 16-Jährige ist vor zwei Wochen abends nach einem Dorffest in Bräuna unterwegs. Der 45-Jährige verfolgt das Mädchen und zerrt es in eine Grundstückseinfahrt. Dort kommt es zu einem Sexualdelikt, so die Polizei. Die 16-Jährige kommt nach der Tat ins Krankenhaus, kann aber noch in derselben Nacht nach Hause. Hessenweit haben Ermittler vergangene Woche 71 Wohnungen in einer Aktion gegen sexualisierte Gewalt durchsucht, auch die Wohnung des Tatverdächtigen. Sie stellten dabei sein Handy sicher. Ein Richter ordnete daraufhin U-Haft an. Eva-Maria Lauber, Bräuna. Ein Mann hat in der englischen Küstenstadt Southport mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und acht von ihnen verletzt, darunter auch Kinder. Britische Medien berichten, dass eines der Kinder bereits an seinen Verletzungen gestorben ist. Ein Mann wurde festgenommen, ein Messer beschlagnahmt. Laut Polizei besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Laut der britischen Zeitung Daily Mail passierte der Angriff bei einem Taylor Swift Tanzworkshop für Kinder. Eigentlich sollten sie ein entscheidender Teil der Wärmewende sein. Wärmepumpen. Aber der Absatz der Geräte ist in Deutschland extrem eingebrochen. Damit wird die Bundesregierung ihr diesjähriges Klimaziel im Gebäudesektor verfehlen, sagt der Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie. FFH-Reporter Felix Feldmann. Nach dem starken letzten Jahr auf dem Wärmepumpenmarkt kommt in diesem Jahr der Absturz. Laut des BDH wurden im ersten Halbjahr über 50% weniger verkauft. Die Kunden halten sich zurück, denn das Heizungsgesetz gilt bisher nur für Neubauten. Für bestehende Gebäude soll frühestens Mitte 2026 die nötige kommunale Wärmeplanung vorliegen. Wer kann, der wartet also ab. Der BDH fordert deshalb neue Impulse von der Politik, zum Beispiel in Form von Förderungen. Olympia aktuell. Das deutsche Olympiateam hat die zweite Goldmedaille. Vielseitigkeitsreiter Michael Jung gewinnt am Nachmittag das Einzelfinale auf seinem Pferd Chipmunk. Für den gebürtigen Bad Sodener ist es der dritte Olympiasieg im Einzel. FFH-Reporterin Sonja Pahl. Mir wackeln die Knie, strahlt Michael Jung nach dem Sieg. Mit diesem Erfolg hat er Legendenstatus erreicht. Ganz knapp an der Medaille vorbeigeschrammt ist dagegen der Augsburger Tasiadis. Im Kanadier Einer unterläuft ihm ein Fehler aus für den Medaillentraum. Im Tennis-Achtelfinale steht unterdessen Angelique Kerber. Und jetzt gleich greift Schwimmer Lukas Mertens wieder nach einer Medaille nach Gold. Über die 400 Meter Freistil will er auch über die 200 Meter was holen. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Steinitz. Liebe Autofahrer, die A3 Frankfurt-Köln zwischen Rauenheim und Wiesbadener Kreuz, da steht ein kaputtes Auto, fahren Sie da vorsichtig. Und dann die A3 Frankfurt-Köln weiter noch zwischen Itzstein und Bad Camberg, 2 Kilometer stockend wegen Bergungsarbeiten nach dem Unfall in der Baustelle. FFH, das Wetter. Es bleibt noch eine Weile so warm, wie es ist. Regen ist auch nicht in Sicht. In der Nacht könnte es höchstens mal so ein bisschen Nebel geben. Morgen dann wieder Sonne satt und bis 33 Grad.